Ja, hallo, willkommen zurück zu Reducation, hier bei Radio Unerhört 90.1. Jetzt haben wir ein kleines Interview mit Valentin und Matze vom Hochschulpolitischen Referat des Allgemeinen Studierendenausschusses der Uni Marburg. In anderen Worten, wir haben ein kleines Interview mit Matze und Valentin vom AStA Marburg. Und zwar haben wir uns über das CHE-Ranking unterhalten und die Debatte, die es da gerade dazu gibt. Da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, jetzt sitzen hier bei mir Matze und Valentin vom Hochschulpolitischen Referat des AStA Marburgs und wir möchten uns über das CHE-Ranking unterhalten. In den letzten Wochen gab es nämlich eine Debatte über das CHE-Ranking, das vom Zentrum für Hochschulentwicklung ausgerichtet wird und in regelmäßigen Abständen von der Zeit veröffentlicht wird. Worum handelt es sich denn bei diesem Ranking und worum dreht sich die Debatte? Ja, dieses Ranking, das ist, wie du eben schon gesagt hast, von diesem Zentrum für Hochschulentwicklung herausgegeben. Und dieses Zentrum für Hochschulentwicklung, das gehört zur Bertelsmann Stiftung. Das ist eine Stiftung, die zwar erstmal, wie der Name Stiftung sagt, gemeinnützig ist, auch so anerkannt, die gehört aber zum Bertelsmann-Konzern. Und die erstellen diese Studie und publizieren die zusammen mit der Zeit, mit dem Ziel, Studiengänge zu vergleichen in ganz Deutschland. Das heißt, die haben so ein Ranking mit einem ganz lustigen Ampelsystem, wonach man dann entscheiden kann, für welchen Studiengang man sich entscheidet. Da nehmen fast alle Studiengänge und die dazugehörigen Institute in Deutschland daran teil. Die Debatte, die jetzt aufgekommen ist, ist eine erneute Kritik an diesem Ranking. Also da stand schon ganz oft eine Kritik. Diesmal hat sich ein ziemlich wichtiger Akteur dazu geäußert, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, sprich der Dachverband der Deutschen Soziologieinstitute. Und die haben, Zitat, gravierende methodische Schwächen und empirische Lücken aufgewiesen in dieser Studie. Und die sagen halt, dass diese summarische Bewertungspraxis, das heißt einfach dieses Aufsummieren von irgendwelchen komischen Zahlen, wo total unklar ist, wie die entstehen, dass dieses Ranking deshalb systematisch zu Fehldeutungen einlädt. Wer steckt denn hinter dieser Deutschen Gesellschaft für Soziologie und wer steckt hinter dem CHE-Ranking und warum ist das auf einmal ein Thema? Auf der einen Seite gibt es halt das CHE, also dieses Institut von der Bertelsmann Stiftung. Und diese Bertelsmann Stiftung, das kann man ganz eindeutig sagen, ist ein ganz einflussreicher privater Akteur in der Bildungslandschaft in Deutschland. Die haben schon weit bevor die Studiengebühren möglich gemacht wurden durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, haben die schon darauf hingearbeitet, dass das geschieht durch regelmäßige Pressemitteilungen und Studien, die sie selber erstellt haben. Und daher ist dieser Konzern auch schon sehr lange in der Kritik seitens Studierender. Das wird halt, wie das immer so ist, wenn Studierende irgendwas kritisieren, selten gehört. Und populär ist das jetzt aber erst geworden, seitdem dieser Dachverband der Soziologie, also ein ziemlich großer Verband, der sehr, sehr viele Institute repräsentiert, seitdem der das kritisiert hat öffentlich. Und das hat natürlich ziemlich Gewicht, wenn ein Forschungsfach, die Soziologie, die sich halt mit empirischen Studien beschäftigt, wenn die sowas kritisiert und halt nicht nur irgendwelche Studis das dauernd kritisieren und auseinandernehmen. Und könnt ihr vielleicht jetzt einen Kritikpunkt herausnehmen und ihn genauer erklären? Was genau ist die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Soziologie? Naja, also insgesamt hat das Ranking ganz eindeutig gravierende methodische Mängel, wie es zusammenfassend ja formuliert wurde. Und um es mal an einem Beispiel festzumachen, um überhaupt Daten zu bekommen, werden zum Beispiel Absolventinnen befragt der Studiengänge. Aber welche befragt werden, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Da werden einfach ein paar hundert Fragebögen rausgeschickt an irgendwelche Leute, die dann Abschluss gemacht haben. Und wenn so 15 zurückkommen, ich glaube, das ist die Grenze, dann werden die Daten verwendet. Das heißt, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wer da zurückschickt, aus welchen Motivationen. Aber das CHE nimmt das dann halt als Datenbasis, weil die meisten überhaupt keine Lust haben, da mitzumachen und gar kein Interesse dran haben. Und dann, das ist die eine Seite, also die Datenbasis ist irgendwie dünn und völlig nicht nachvollziehbar. Ein anderes Beispiel sind dann zum Beispiel sind die Kriterien, die anlegen. Also da geht es dann um technische Ausstattung mit Beamern oder so. Und das ist dann auf einer Stufe von der Bewertung mit dem Lehrangebot. Und das steht natürlich in keinem Verhältnis 1:1 oder so. Es ist sowieso die Frage, ob das für alle Studiengänge anwendbar ist. Anderes Ding, was oft kritisiert wird, ist, dass Profs von anderen Unis den Ruf anderer Unis so nach dem Hörensagen, nach dem, was sie denken und so einsortieren sollen. Und das ist natürlich alles andere als irgendwie ein objektives Kriterium. Aber eigentlich ist das Hauptproblem gar nicht die methodischen Mängel oder das Klein-Klein daran, das zu kritisieren, ist müßig. Das Hauptproblem ist, dass das Ganze am Ende einfach so aufbereitet wird, als wären das einfach ganz objektive Daten, die über Zahlen zusammengestellt, zusammengerechnet werden können und dass daraus eine Rangliste aufgestellt werden kann. Und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie hat jetzt eindeutig gesagt, das geht so nicht. Und das sind quasi die Expertinnen, die sowas einordnen können. Die Soziologie ist diejenige Wissenschaft, die sich am meisten damit beschäftigt, soziale Erhebungen oder Erhebungen über die Gesellschaft zu machen. Und deren Kritik zeigt dadurch, worum es nämlich eigentlich geht. Und zwar, dass einfach nach der Prioritätensetzung eines Wirtschaftsunternehmens Institute und Hochschulen gegenseitig in Konkurrenz gesetzt wird. Was da gemacht wird, ist Politik und keine Wissenschaft. Und dieses Problem, dass der Rangliste, die da aufgestellt wird und die so scheinbar objektiv ist, ist deshalb so gravierend, weil das Ranking einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie Studierende sich entscheiden, was sie studieren, wo sie zu studieren. Außerdem spielen die Institute mit, sie richten teilweise ihre Studiengänge nach diesen Kriterien ein, damit sie in diesen Rankings besser abschneiden, ändern ihr Lehrangebot nach den Vorstellungen des Zentrums für Hochschulentwicklung und von der neutralen Bewertung kann dabei überhaupt nicht die Rede sein. Was das CAE da macht, ist einfach eine knallharte Interessenspolitik unter dem Deckmantel vermeintlich objektiver Zahlen. Und Bertelsmann macht das ganz perfide. Erstmal zum Beispiel dadurch, dass es nicht Bertelsmann macht, sondern die Bertelsmann Stiftung und noch nicht mal die namentlich, sondern das Zentrum für Hochschulentwicklung. Und so schaffen sie so den Schleier der Objektivität und produzieren nicht nur die Rankings, sondern auf der gleichen Seite unter anderen Namen sitzen sie als Beraterinnen selber in den Wissenschaftsministerien und über die sogenannten Hochschulräte auch an den Unis und bestimmen so nicht nur die Spielregeln des ganzen Spiels mit, sondern spielen auch noch selber. Also kann man zusammenfassend sagen, dass es der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gelungen ist, medienwirksam darauf hinzuweisen und zu entlarven, dass es sich beim CAE-Ranking eigentlich nur um Interessenspolitik handelt. Wie seht ihr das jetzt als Vertreter des hochschulpolitischen Referats des AStA Marburgs? Habt ihr vor, jetzt dazu irgendetwas zu machen? Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt sind wir Studis in der Situation, auch wirklich Einfluss nehmen zu können. Jetzt haben wir quasi eine irgendwie glaubhafte Quelle an unserer Seite. Wenn man uns vorher schon nicht geglaubt hat mit den gleichen Argumenten, steht jetzt was dahinter, was auch bei den offiziellen Gremien und an den offiziellen Stellen Gehör finden muss. Und die Gesellschaft für Soziologie empfiehlt ziemlich eindeutig, was jetzt zu tun ist. Also erstmal empfiehlt sie den Soziologieinstituten auszusteigen aus diesem Ranking und daran nicht mehr teilzunehmen. Und da kann eigentlich kein Soziologieinstitut in Deutschland das einfach unkommentiert ignorieren. Also die müssen dazu Stellung beziehen. Und da wird viel in Bewegung kommen. Und hier könnte zum Beispiel die Fachschaft der Sozialwissenschaften Druck machen auf ihr Institut und verlangen, dass sie da aussteigen. Und weiterhin beschränkt sich die Gesellschaft für Soziologie aber nicht darauf, jetzt das nur für die Soziologie zu fordern, sondern weil sie eben die Kompetenz haben, das auch zu beurteilen für alle anderen, sollen auch alle anderen nicht mehr teilnehmen, egal ob Physik, Philosophie oder Literaturwissenschaft. Die Mängel sind eigentlich überall die gleichen, weil die Methode auch überall die gleiche ist. Und insgesamt sollte die Uni ein klares Statement abgeben. Und wir werden als AStA in den Senat, also in das höchste Unigremium, einen Antrag einbringen und sie auffordern, sich eindeutig gegen das Ranking auszusprechen und dass die Institute an der Uni Marburg nicht mehr mitmachen, also dass sie aufgefordert werden, auszusteigen aus dem falschen Ranking. Ja, wir sehen das als eine gute Möglichkeit, so einen Startschuss zu setzen, um das auch weiter innerhalb der deutschen Hochschullandschaft irgendwie zu verbreiten, dass dieses Ranking halt einfach Schrott ist. Und wir denken halt, dass es gut wäre, wenn die Uni Marburg da jetzt auch jetzt schon mit anfängt, um dann auch weiteren Studierenden zu zeigen, dass sie da auch was erreichen können, wenn sie sich in ihren Senat und in ihren Fachschaften dafür einsetzen, dass es abgeschafft wird. Weil, wie Valauch eben schon gesagt hat, es gibt ganz viele kleine Institute, denen das auch schon aufgefallen ist in Deutschland, dass das einfach Müll ist, dass es nichts bringt und dass das keine seriöse Wissenschaft ist und dass das nichts bringt, sondern einfach nur Wettbewerbspolitik ist, die für Konkurrenz sorgen soll und nicht irgendwie Interesse der Studierenden oder der Wissenschaft ist. Jetzt ist es aber ja auch so, dass in den vielen Köpfen das CAE-Ranking einfach schon etabliert ist und viele Studienanfänger schauen sich das halt an, um zu überlegen, was sie studieren wollen. Ich denke, viele kennen das. Wenn man anfängt, hat man nicht unbedingt einen Plan davon, was es gibt und was die ganzen Studiengänge wirklich bedeuten, worum es wirklich geht. Was würdet ihr jetzt sagen, wie man sich dann jetzt als Studienanfängerin beraten kann? Ja, das ist auf der einen Seite natürlich verständlich, wenn man da so ein Buch in der Hand hat, wo dann so mit Ampelsignalen klar gemacht ist, so grün, gelb oder rot, ob man da studieren kann oder nicht, dass das irgendwie ja, eine vermeintlich gute Entscheidungshilfe ist, aber Hochschule ist einfach viel, viel komplexer und deshalb empfehlen wir auf jeden Fall, sich mal abgesehen davon, dass es methodisch ja einfach Schrott ist, wie wir eben schon erzählt haben, nicht auf sowas Einseitiges zu verlassen, sondern verschiedene Quellen heranzuziehen. Also man kann da zum Beispiel die Fachschaften fragen, also das sind die Vertretung der Studierenden in den einzelnen Fächern. Da sind halt aktive Studierende, die auch wirklich am Geschehen drin sind. Die sitzen einerseits in den Seminaren, in den Hörlesungen, in den Hörsälen, sorry, wissen, was da abgeht. Aber andererseits sind die auch in Gremien drin. Also das heißt, die wissen, wie da die Spielregeln am Institut sind, wie da Entscheidungen getroffen werden, wie man sich da einbringen kann. Und das sind auf jeden Fall die besseren ExpertInnen für die Studiensituation als solches. Also weil die das einfach als Studierende auch mitkriegen und nicht als irgendwie so ein Institut. Was man dann auch noch machen kann, zusätzlich, damit man nicht nur, damit man auch irgendwas scheinbar Objektives halt hat, ist sowas wie Studienordnungen sich einfach mal durchzulesen. Also die sind auch immer auf den Webseiten der Institute und der Studiengänge und da ist halt geregelt, was muss man da für Module absolvieren, so heißt das ja im Bachelor-System, was muss man da in diesen Modulen für Prüfungen machen, wie oft muss man da Prüfungen machen, hat man nur Vorlesungen oder hat man auch Seminare, wo diskutiert wird, gibt es nur Klausuren oder gibt es auch Hausarbeiten, das sagt halt ganz viel darüber aus, ob das Studium irgendwie einen was bringt und ob man da wirklich persönlich auch weiterkommt. Das sagt viel mehr aus als so ein Ranking, wo es darum geht, ob der Studiengang irgendwie im Interesse eines Wirtschaftsunternehmens ist. Okay, ja, und wenn man jetzt eine Studienordnung findet, die ein bisschen schwammig geschrieben ist, dann kann man ja einfach aktive Studierende fragen, die das studieren. Die findet man ja an der Uni. Und viele Unis haben ja auch Tag der offenen Tür und ähnliche Sachen, wo man sich Vorlesungen anschauen kann. Es gibt ja so eigentlich schon etablierte Möglichkeiten. Nur ist halt natürlich vielleicht das Problem, dass das CAE-Ranking einfach stark etabliert ist und auch hohe Anerkennung bisher genossen hat in den Medien. Gut, ich bedanke mich bei euch für euren Input und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, das war jetzt das Interview und wir machen noch mal kurz Musik und zwar hört ihr von Uncle Restless. Ja, da sind wir wieder. Nachdem wir das Interview mit Valentin und Matze zum CHE-Ranking und der Debatte in den Medien hatten, haben wir jetzt noch einen kleinen Kommentar von einem anderen hochschulpolitischen Referenten und zwar Felix Plindt und er spricht über Studiengebühren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht wieder eingeführt werden. Kommentar von Felix Plindt, Referat für Hochschulpolitik des Allgemeinen Studierendenausschusses Marburg. Immer wieder Studiengebühren. Ja, im April diesen Jahres hatte sich Waltraud Wende in Schleswig-Holstein, jetzige Bildungsministerin der SPD, geäußert. Sie fände nachgelagerte einkommensunabhängige Studiengebühren für ziemlich sinnvoll. Im Mai hat der Finanzminister von Niedersachsen, Viktor Perli von der CDU, geäußert, er finde Studiengebühren deutschlandweit auch eine gute Sache. Und im Juli nun Johanna Wanka, auch CDU Niedersachsen, dort Wissenschaftsministerin, kann sich vorstellen, dass in den nächsten 5 Jahren deutschlandweit Studiengebühren eingeführt werden. Ja, Grund genug, noch einmal zu reminiszieren. Was war das mit den Studiengebühren eigentlich? Wofür könnten diese gut sein? Und will man das? Dazu gilt es zunächst zu überlegen, was für Studiengebühren es gibt. Es gibt nachgelagerte Studiengebühren, einkommensunabhängige Studiengebühren. Es gibt einkommensabhängige Studiengebühren. Und es gibt Studiengebühren, die Leute zahlen, die gerade ihr Studium machen. Und eigentlich gibt es auch noch die Möglichkeit, Gebühren für Hochschulen einzutreiben, die alle zahlen müssen. Die also alle, die an einer Gesellschaft partizipieren, die deren vornehmliche Ressource angeblich Wissen ist, zahlen müssen. Das wären die Steuern. Außerdem gilt es, zwei Argumente auseinanderzuhalten. Einmal das Argument des Kapitals, welches da sagt, naja gut, es benötigt genügend und noch ein paar mehr gut ausgebildete Fachkräfte, damit A, die Produktion und die Mehrwertproduktion weitergehen kann und gleichzeitig möglichst viel Mehrwert produziert werden kann, also die Löhne möglichst niedrig bleiben. Und es gibt das Argument emanzipatorisch ausgerichteter Kräfte, die da sagen, naja, eine Uni ist vor allem dafür da, um das gesellschaftliche Wissen zu produzieren und zu verwalten. Und nur im Zweifelsfall, wenn überhaupt, als Ausbildungsladen. Studiengebühren, wie es sie gab, also Menschen müssen während ihres Studiums dafür zahlen, dass sie studieren dürfen, wird es so erstmal nicht geben. Auch Johanna Wanka fordert nachgelagerte Studiengebühren. Das bedeutet, Menschen gehen studieren, um dann ihre Arbeitskraft auf dem Markt besser verkaufen zu können und von diesem Geld, was sie dann mehr haben, als hätten sie nicht studiert, geben sie der Uni wiederum Geld. Das klingt nach einer Win-Win-Situation, vergisst allerdings zwei Sachen, nämlich A, das vornehmliche Argument, Universität produziert Wissen und also ein bestimmtes Wissen und dieses Wissen würde so also der wahren Form untergeordnet werden und B, es werden mehr Leute ausgebildet, als dann tatsächlich gebraucht werden und mindestens diese Leute können beim einkommensunabhängigen nachgelagerten Studiengebührenmodell nicht bezahlen, was da von ihnen verlangt wird. Und spätestens da sieht man, dass die öffentlichen Schulden umgelegt werden auf die Schulden Einzelner. Denn öffentliche Schulden dürfen nicht gemacht werden. Das wird auch der Grund sein, warum man warum man Studiengebühren einführen will. Man wird damit argumentieren, dass die Uni kein Geld hat. An der Uni Marburg sehen wir das gerade. Und man wird damit argumentieren, dass man keine neuen Schulden mehr machen darf, weil es in der Verfassung steht. Und dann wird man damit argumentieren, dass die Uni wieder Geld braucht und Studiengebühren einführen. Ja, das war der Kommentar von Felix Plint. Möchte jemand von euch was dazu sagen noch? Ja, eigentlich hat er das trotz der Sprache, finde ich, ganz gut rübergebracht. Also dass es irgendwie so ist, dass das Thema Studiengebühren irgendwie nicht abgeschrieben ist und das wäre dank der Schuldenbremse und der Unwilligkeit, Geld bei den Menschen einzutreiben, die Geld haben, das Geld woanders holen müssen und das werden dann die Studierenden sein. Ja, also interessant fand ich auf jeden Fall den Aspekt, dass es auch, wie ihr sagt, nicht im Interesse des Kapitals ist, zu hohe Zugangsbeschränkungen einzuführen, weil dann wird nicht mehr genug Humankapital produziert. Da sind solche, so ein Modell der nachgelagerten Studiengebühren aus der Sichtweise sinnvoller, da erstmal genug Leute an die Uni strömen können, ihren Abschluss machen können und dann in die Wirtschaft gehen können, um dann zu zahlen. Ich glaube, dass dieses Argument aber auch da schon irgendwie hinfällig ist, weil genau dieses Prinzip sieht man ja im angelsächsischen Raum ja jetzt schon. Wenn man sich in England die vor allem diese Masterregulation ansieht, dann zahlt man die Studiengebühren ja jetzt schon immer dann danach. Es gibt ja verschiedene Modelle, aber man sieht ja trotzdem, dass der langfristige Trend ja vor allem dahin geht, dass wesentlich weniger Leute überhaupt den Masterstudienplatz vor allem im angelsächsischen Raum wahrnehmen, was einfach trotzdem viel zu teuer ist, weil einfach immer noch das Risiko besteht, dass man trotzdem einfach keine Arbeit findet, weil man sehr, sehr gebunden ist an bestimmte Entwicklungen in der Wirtschaft und dass es trotzdem überhaupt nie wirklich kausale Verbindung gibt, dass du mehr studierst, wenn du dann danach die Studiengebühren bezahlst, weil du immer noch an dem Risiko geknüpft bist, dass du dann einen Job finden musst, dass du die Studiengebühren bezahlen kannst. Klar, der Druck steigt auf jeden Fall auf die Studierenden. Aber ich glaube nicht, dass das Argument funktioniert, dass man sagt, ja, die werden ja gebraucht und wir dürfen nicht so viele Leute fernhalten, weil wir ja, also gerade aktuell in Europa gibt es genug gut ausgebildete Menschen, die sich einen Arsch aufreißen würden, auf Deutsch gesagt, um in Deutschland einen Arbeitsplatz zu bekommen. Also wenn wir in Spanien 50% Jugendarbeitslosigkeit haben, also von Menschen unter 25 oder 27, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist, und die sind gut ausgebildet, das sind Akademiker, die echt einen Job wollen, und deshalb müssen wir gar nicht so viele Menschen hier ausbilden, wenn wir genug Proletarier auf der anderen Seite haben, die umsonst hierher kommen. Ja, ich meinte nur als Gegenüberstellung von Studiengebühren ab dem Studienbeginn versus Studiengebühren. Ja, ja. Aber im Endeffekt ist ja dann das ja auch nur eine Symptombekämpfung, weil wenn dann in Spanien einfach 50% der Akademikerinnen oder der Jugendlichen arbeitslos sind und man sagt, okay, die könnten ja theoretisch dann in Deutschland wieder arbeiten, weil es da Fachkräftemangel gibt, ist das dann eine Symptombekämpfung, weil ja eigentlich einfach mal auch die Grunderwartung ja eigentlich bestehen sollte, dass einfach diese jungen Leute einfach auch vielleicht in ihrem Heimatland arbeiten möchten. Und wenn man sagt, okay, dieses Argument kaufe ich per se, die könnten nach Deutschland kommen, dann ignoriere ich doch einfach, dass es einfach vollkommen andere Defizite in den Strukturen in Spanien zum Beispiel gibt, dass einfach die Leute einfach die Möglichkeit haben, dass sie einen Job bekommen könnten. Klar. Ja, natürlich ist für die Spanier scheiße, aber ich wollte vor allem sagen, dass es, glaube ich, halt nicht diese Notwendigkeit besteht, hier tausende Menschen auszubilden, weil wir genug andere Menschen haben, die einen Job haben wollen und schon ausgebildet sind. Und ja, Deutschkurse Leute, sind gerade in Griechenland und Spanien echt beliebt und überbelastet, weil die Leute das einzige Land in Europa ist, wo es noch Jobs gibt. Halbwegs. Also ich meine, wir haben ja auch hier Arbeitslose. Darf man ja nicht vergessen bei einem Wirtschaftswunder, was wir die ganze Zeit angeblich erleben. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, ob es dann jetzt ob die Prophezeiung sich bewahrheiten wird oder ob es genug auch Widerstand wieder geben wird dagegen. Gut, sonst würde ich sagen, kommen wir jetzt zum anderen Thema und auch in Marburg, und zwar der AStA hat eine neue Satzung seit dieser Woche, seit Mittwoch. Und in dieser neuen Satzung ist festgelegt, dass, also nur ganz kurz, also die zwei Neuerungen, die, denke ich, zentral sind, ist einerseits, dass Referentinnen, so hier sind zum Beispiel zwei anwesend, werden in Zukunft vom Studierendenparlament gewählt. Vorher wurden sie einfach ernannt. Und weiterhin ist der Vorstand gewachsen und größer geworden. Und die autonomen Referate sind jetzt fest in der Satzung verankert. Das war vorher auch noch nicht so. Das sind so die zentralen Änderungen der neuen Satzung. Das ist passiert nach den Wahlen und ja, vielleicht sollten wir noch kurz erläutern, was autonome Referate sind. Ja, okay. Das sind eben Referate, wo die Referentinnen gewissen anonymen Schutz genießen. Das sind zum Beispiel Referate, die sich mit Rechtsextremismus, mit Antifaschismus auseinandersetzen. Und Referate, die sich mit für Homosexuelle einsetzen und... Ja, ich weiß gar nicht. Das Frauen-Lesben-Referat ist, glaube ich, auch. Also das FEM-Archiv ist unabhängig. Genau. Die haben eben, müssen sich nicht gegenüber dem Stupa rechtfertigen, soweit ich weiß. Ich bin gar nicht so der Experte für autonome Referate, stelle ich fest. Ja, ich glaube, die können ziemlich machen, was sie wollen, ja. Das ist eben in diesen Bereichen auch sinnvoll. Und ja, genau, und die waren davor eben nicht in der Satzung drin als fester Bestandteil des AStA und jetzt sind sie das. Genau. Vorher gab es die neuen Wahlen. Die jetzige Satzung wurde aber auf Grundlage des alten Stupas abgestimmt. Und Marius, du wolltest was zu den Wahlen sagen? Ja, genau, die Wahlen waren, glaube ich, vor 2 Wochen, wenn ich das richtig genommen habe, so ungefähr. Ja, und also ich will jetzt nicht alles detailliert, aber was relativ wichtiges Gremiums ist ja der Senat, der paritätisch von Professoren und anderen besetzt ist. Also ich glaube, es gibt 6 ProfessorInnen-Sitze, 3 für den Mittelbau und 3 studentische Sitze. Und von diesen 3 studentischen Sitzen ging jeweils einer in Zukunft an die Jusos, einen an die Grüne Liste und einen Sitz konnte der RCDS ergattern. Ja, und das andere wichtige Gremium ist das Studierendenparlament. Und ich lese einfach mal die Sitze mit vor, die, also es gibt insgesamt 41 Sitze. Die Demokratische Linke hat 2 Sitze bekommen, die SEM auch 2, die Piraten haben 4 erhalten, der SDS 2, die Burschenschafterliste, ich weiß nicht, wie die genau heißt, 1 Sitz, die Grün-Linke Aktion 2 Sitze, die Jusos haben 9, Proll, also Projektlinke Listen, hat 1 Sitz erhalten können. Die GÖL, also die Grün-Ökologische Liste, hat 5 Sitze, die GBAL hat, also die Grün-Bund-Alternative-Liste, konnte 3 Sitze erhalten. Dann gibt es noch die liberale Hochschulgruppe, die 2 Sitze, die Liste aktiver FachschafterInnen, die aber nur aus, oder zumindest auf den vorderen Plätzen, nur männliche Menschen der Wirtschaftswissenschaften enthält, konnte auch 2 Sitze erreichen. Die feministische Frauen-Lesben-Liste hat auch einen Platz erhalten können und der RCDS hat 5 Sitze erreicht. Mhm. Und ja, das ist halt insofern relativ spannend, weil es bis jetzt ja immer einen relativ linken Aster gab, also links von Piraten, Jusos, und diese Mehrheit ist jetzt eigentlich weg. Hm. Und deshalb werden die Koalitionsverhandlungen spannend und die laufen momentan, ne? Ja, die sind am Anlaufen, also es ist mehr so, dass die linken Listen, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel interner, ich bin da nicht Teil, aber gerade quasi intern erstmal ihren Standpunkt klar machen und ohne die läuft eigentlich nichts. Mhm. Also das sind mehrere von diesen Listen, die ich jetzt aufgezählt habe, schließen sich zusammen zu den linken Listen und die werden dann wahrscheinlich mit der GBAL reden und die Jusos, die die größte Fraktion bilden, sind eigentlich unverzichtbar und strecken schon die Arme aus, auf jeden Fall ins linke Lager. Inwieweit die mit den RCDS reden, ist eher unwahrscheinlich, aber durchaus auch trotzdem vorstellbar. Das zieht sich ein bisschen. Mhm. Ja, die Zahlen, die du jetzt aufgezählt hast, ist jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar, ob es jetzt überhaupt eine sozusagen rechte Mehrheit geben kann. Also höchstens mit den Jusos wahrscheinlich. Ja, mit den Jusos und RCDS. Und die Frage ist halt, wie weit denn linke Gruppen bereit wären, mit denen zu koalieren. Also ob es vielleicht vorstellbar ist, auch oder von den grünen Listen, dass sich da Einzelne bereit erklären würden, mit den RCDS und der liberalen Hochschulgruppe oder im schlimmsten Fall den Kooperierten eine Koalition einzuwilligen. Das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Es gibt keine Mitte-Rechts-Mehrheit, aber es gibt einfach keine linke Mehrheit mehr. Und das hat schon letztes Semester, glaube ich, bis Oktober fast gedauert, bis dann die Koalition zustande kam und deshalb wird das jetzt nochmal spannend und anstrengend. Ja, spannend auf jeden Fall, weil es wäre angenommen, es würde jetzt eine Koalition mit Beteiligung von RCDS und vielleicht sogar noch den Kooperierten geben würden, die sich ja ausdrücklich klar gemacht haben, dass sie einen Großteil der Referate abschaffen wollen, insbesondere die autonomen Referate, wie das jetzt mit der neuen Satzung dann, im Prinzip müssten sie dann nochmal eine neue Satzung auf den Weg bringen, um das überhaupt hinzukriegen. Dafür brauchen sie, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit. Ich glaube, eine Satzung braucht nur die absolute Mehrheit, so 21 Sitze. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr unrealistisch ist, es sind 21 Sitze, braucht man, die Jusos haben 9 Sitze, zusammen mit RCDS haben sie erst 13 Sitze. 9 plus 5, 14, ja, Entschuldigung. Ja, und selbst wenn sie die Piraten dazu nehmen, sind sie immer noch bei 18. Und das ist einfach eine sehr unrealistische, auch von den Menschen, also es sind ja nicht so viele, man kennt sich und es ist wirklich eher unwahrscheinlich, auch dass die Jusos mit dem RCDS koalieren, ist eigentlich ausgeschlossen. Es war auf jeden Fall auch ein witziger Wahlkampf, wenn man das so auf Facebook nachvollzogen hat, was da diskutiert und einander in den Kopf geworfen wurde, war schon sehr amüsant auf jeden Fall. Ja, oder die Plakate waren ja auch nicht schlecht. Ja. Also manche. Ja, ja klar. Ich erinnere mich an den RCDS, der sich stark machen wollte, dass der Aster den Uni-Neubau vorantreibt. Ich habe mich immer gefragt, ob das dann Kuchen verkauft und dann spendet man das Geld an die Uni oder wie die das gemeint haben. Aber naja, bevor wir jetzt irgendwie da anfangen, über irgendjemanden oder irgendwelche Personen herzuziehen, machen wir vielleicht weiter und ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Musikpause und dann würden wir uns in den globalen Bereich bewegen. Ja, wir hören jetzt von Chinese Man Washington Square.